I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Bad Kreuznach. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it. Brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging. To hotel loneliness, it's not what I've been used to, I confess. So wake up three times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it. Brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging.

constipation. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, oh, oh, is that lost on you? Oh, to many. Rheinland-Pfalz. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Du trägst ein Herz auf deinen Lippen. Du reißt fixe Grenzen ein. Bist bereit, alles zu kippen. Soll es so nicht sein. Du machst aus Ultrafaden ausgetretenen Pfaden Tante Emmas wundervollen Fantasienladen. Du kommst wie gerufen, trittst auf den Plan, den es nicht gibt, wie ein Bild, das Götter schufen. Dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Und weil ich an dir teilhab und immer an dich denk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk, du bist ein Geschenk. Und weil ich dich so sehr mag und gerne in deine Richtung lenk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk, du bist ein Geschenk. Du bist die Antwort auf die Frage, gibt es reiche Tage? Ich spür mit dir, hat mich das Glück im Visier. Du kommst wie gerufen, trittst auf den Plan, den es nicht gibt, wie ein Bild, das Götter schufen. Dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Und weil ich an dir teilhab und immer an dich denk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk, du bist ein Geschenk. Und weil ich dich so sehr mag und gerne in deine Richtung lenk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk, du bist ein Geschenk. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. I don't wanna be a better man. I don't wanna be a hero, no, no. Need to fly like a butterfly. But you're wrapping me up so tightly. We've come too far to go back to the start. I need to fly. Shotgun, but you're holding me back. Can I come? Nobody knows but me that I sometimes cry.

time on my ride. rund um die Uhr. 24 Stunden live. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. I've seen tricks like this before. I've been shaken to the core. And I got over it. I've been busted by the blues. I said you're crazy, but I knew I was crazy 'cause of you. We still go ahead, head up to the bed, and all that's in my head is when I wake up to yawn, and then I stretch my arm. Did it do the charm? Hope you're still here when I wake up. Du liegst im Bett, schaust aus dem Fenster. In deinem Kopf Gespenster, wo kommen die bloß her? Deine Zweifel hängen am Lenkrad, die Zukunftsangst hängt den Moment ab. Und nichts hat sich verändert, dein Leben im Kreisverkehr. Doch da brennt dieses Feuer in dir. Du änderst den Kurs, du willst, dass was Neues passiert. Deinem Schicksal entgegen nicht zu viele Worte verlieren. Bis zum Ende der Welt ist noch weit und es brennt ein Feuer in dir. Dann brennt dieses Feuer in dir. Du änderst den Kurs, du willst, dass was Neues passiert. Deinem Schicksal entgegen nicht zu viele Worte verlieren. Bis zum Ende der noch weit und es brennt ein Feuer in dir. Jeder Morgen gleich dem gestern, ein Alltag, den du längst verdrängt hast, zieht sich durch dein Kalender, das nächste Jahr kommt näher. Als dein Glas noch halb voll war, die Nächte lang und die Tage kostbar, kamst du irgendwo ins Stolpern und fandst den Weg nicht mehr. Oh. Doch da brennt dieses Feuer in dir. Du änderst den Kurs, du willst, dass was Neues passiert. Deinem Schicksal entgegen nicht zu viele Worte verlieren. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Weil das mein Radio ist. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. And tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it. Get down on it, get down on it. Come on and get down on it, baby, baby. Get down on it, get on it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-do. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show it. Oh, when you move, move, move, you know it. Oh, when you're dancing, yeah, you show. Thank you. Rheinland-Pfalz. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Hast so lange nicht geschlafen, weißt du, was du eigentlich